Mitternachtskrimi. Liebe Hörerinnen und Hörer, Helmut Eickermann, der unter dem Pseudonym Jan Eick schreibt, war in der DDR ein bekannter und produktiver Kriminalschriftsteller. Er schildert vor allem den Alltag der sogenannten kleinen Leute, so auch in seinen Beiträgen zu dem historischen Kettenroman »Es geschah in Berlin«, dessen neuester Teil vor kurzem erschienen ist. Heute senden wir eines seiner über 20 Hörspiele, das 1978 produziert wurde. Anschließend stellen wir Ihnen wieder die Mitternachtskrimis vor, die Sie in den folgenden Wochen im Deutschlandfunk hören können. Doch jetzt erlebt die Friseuse Ina Ulich erst einmal eine Überraschung. Guten Abend, Herr Schmidt. Guten Abend, Fräulein Ulich. Na? Ruhig, Papi. Endlich Feierabend? Ja, fast. Heute bloß große Bedienung. Machen Sie mal einen ganzen Tag Dauerwelle und färben, dann gehen Sie abends nicht mehr mit dem Hund runter. Ich bin schon wieder in meinem Briefkastenschlüssel. Ja. Hier. Wir gucken schon gar nicht mehr in den Kasten, was, Papi? Immer nur die Zeitung. Die Leute telefonieren ja heute nur noch. Was Amtliches. Sind Sie als Nichte väterlicherseits die alleinige Hinterbliebene des Ulich Arthur hinter Steinbach? Ach Gott, der arme Onkel Arthur. Ein Todesfall in der Familie? Mein herzliches Beileid. Danke. Liegenschaft am Waldberg 7 einschließlich aller darauf errichteten Gebäude und Nebengelasse? Ach du lieber Himmel. Ich habe Onkel Arthurs alte Hütte geerbt. Kleines Haus am Wald. Kleines Haus am Wald. Ein heiteres Kriminalhörspiel von Jan Eick. Wenn alle Glocken erklingen im Tal. Guten Abend, Frau Vogelreuter. Na endlich, Ina, wo bleiben Sie denn? Jacqueline, schließ den Laden ab und mach den Block sauber. Aber ordentlich. Feg die Knochensplitter zusammen und häng die Salami auf. Hilma, mach das Geld für die Bank fertig. Ist gut. Ach, an alles muss man selbst denken, wenn das Mädel bloß ein bisschen selbstständiger wäre. Also, wenn ich 27 wäre, bei mir ging's aber anders lang. Ja, sicherlich, Ina. Am liebsten hätten Sie mir ja die Haare heute gar nicht gewaschen. Und wie sehe ich dann morgen zum Innungsball aus? Tut mir wirklich leid, dass es so spät geworden ist. Sie sollten lieber Ihren jungen Mann ein bisschen warten lassen. Die Ölerwäsche steht ja schon auf der Badewanne. Machen Sie es ihm doch nicht zu leicht, Kindchen. Zahlt sich in der Ehe nicht aus. Ja, ja. Na, dann wollen wir mal. Was ist er denn eigentlich vom Beruf? Werbeleiter. So, bitte? Nicht so heiß, Ina. Ist es so besser? Ein bisschen wärmer. Und als Werbeleiter fährt er ein Moped? Das gehört doch seinem Betrieb. Der muss doch überall Werbung machen. Sie sollten mal die Schaufenster von unserer PGH sehen. Das fetzt echt. Wenn Sie vielleicht mal in Ihrem Laden was zu dekorieren haben? Na, die Schweineköpfe, die kann ich allein übereinander stapeln. Ah, Ina, wollen Sie mich verbrühen? Oh, entschuldigen Sie. Was ist denn heute mit Ihnen los? Ich bin so durcheinander. Mein Onkel ist gestorben. Och, das tut mir aber leid, Kind. Hast du sehr an ihn gehangen? Ich habe ihn kaum gekannt. Aber ich habe sein Haus geerbt. Na, wie schön für dich. Na, ich weiß nicht. Unsere Chefin, die hat auch so eine alte Ruine am Hals und wird sie nicht mehr los. Und dann der Ärger mit den Handwerkern. Mal ist das Dach undicht und dann platzen die Wasserrohre. Na, und dann die Steuer, ne? Aber es ist ein richtiges Mietshaus. Ist von Onkel Arthur? Nee, eher so ein kleines Bauernhaus mit einem Schuppen. Ach, wo denn? In Hintersteinbach. Das ist mindestens 100 Kilometer von hier weg. Wie idyllisch. Ja, idyllisch ist es. Liegt direkt am Waldrand. Aber 20 Minuten bergauf, wenn man aus dem Dorf vom Einkaufen kommt. Einmal bin ich da gewesen und in dem Nest gibt's nicht mal einen Frisiersalon. Fern jeder Zivilisation am Waldrand und morgens zwitschern die Vögel. Na, für dich und deinen Werbeleiter, da wäre das wohl nichts. Friedheim? Der geht hier nicht weg. Und überhaupt. Sollen Sie mir mal bitte die Lockenwickler zureichen? So, hier ist die Kasse, Rosa. Kümmerst du dich drum? Ja, Hilma. Ja. Du stell dir vor, Inas Onkel ist verstorben und hat ihr ein kleines Häuschen hinterlassen. In Hintersteinbach, direkt am Wald. Ist das ein Holzhaus? Nee. Massiv gebaut ist es schon. Onkel Arthur war für solide. Na, Hilma? Könnte man nicht? Hm. Ich meine, wollen wir uns das nicht mal ansehen? Na, wenn du meinst, Rose. Ah, das kommt gar nicht in Frage. Ach, sowas darf man doch nicht an gute Bekannte wie Sie verkaufen. Ach, Herr Vogelreuter, nee, da gebe ich lieber eine Annonce auf. Aber nicht doch, Inachen. Wir haben ja gelegentlich schon nach einem Wochenendgrundstück Ausschau gehalten. Und wir würden bar bezahlen. Ein junger Mensch wie du, der braucht doch Geld. Und noch dazu, wenn man vielleicht heiraten will. Ja, ich hab mir da so eine Schrankwand bestellt. Einfach irre, sage ich Ihnen. Was siehst du? Da werden wir erstmal mit einem kleinen Darlehen aushelfen. Hilma, sieh doch mal nach, was wir im Haus haben. Meinst du? Ja, und wenn wir dann den Kaufvertrag machen, dann regeln wir in Ruhe alles Übrige. Ja, aber Sie haben doch das Haus überhaupt noch nicht gesehen. Ja. Immer langsam mit den jungen Pferde. Tag, Frau Schulze. Ah. Ist Herr Blume zu Hause? In sein Zimmer. Dankeschön. Untermieter sind das heutzutage. Kaum ist die Ene weg. So schön ist er man wirklich nicht. Friedi. Ach du. Friedi, ich muss dir was sagen. Einfach irre seid ihr. Ey, nur jag mir mal keinen Schreck ein. Ich denke, du verlierst die Pille nie. Ah, das ist das Einzige, woran du denkst. Mensch, mein Onkel ist gestorben. Und das findest du irre, wa? Ich hab ein Haus geerbt. Das ist doch irre. Du, ich hab auch schon Käufer. Mal langsam. Du, die Vogelreuter ist die Fleischerei im Nebenhaus. Mann, sowas verkauft man doch nicht an den ersten Besten. Sowas wird meistbietend abgestoßen, verstehst du? Über Annonce oder so. Aber die haben mir doch schon Geld gegeben. Hier, kick mal. Mensch, wie viel ist denn das? 9.500, mehr hatten die nicht da. Was, mehr hatten die nicht? Und solchen Leuten verkaufst du dein Haus? Das ist doch bloß so eine Art Darlehen. Das wird dann noch verrechnet. Mensch, 9.500. Ha, schöner Packen Geld. Ja, wer genau der Trabi, den Kollege von mir zu verkaufen hat. Das ist eine tadellose Pappe, sagt ihr. Direkt geschenkt für das Geld. Naja, vielleicht erbst du auch mal ein Haus. Also ich kauf mir jedenfalls davon die schöne große Schrankwand. Ey, Ina, eine Schrankwand. Mensch, wir sind da keine Spießer. Vielleicht sogar noch eine Sitzgarnitur in Hundeleder oder sowas. Ach, und ein Auto ist nicht spießig, wa? Also erstens, ja, ist ein Trabi überhaupt kein Auto. Und man gewinnt eine ganz andere Bequemlichkeit, verstehst du? Wenn wir den Waren kaufen... Was heißt denn hier wir? Ich höre immer wir. Na, mein Stern. Mensch, du wirst dir doch nicht die blöde Schrankwand in eine Bude knallen, wo mich deine Großmutter nicht mal reinlässt, ey. Mädel, denk doch mal logisch. 9,5 will mein Kollege haben. Wenn wir sofort bar bezahlen, handel ich den runter bis auf 9. Naja, oder 9,2. Und für 300 Eier besorge ich ein paar mächtige Ringe. Jan schmal. Ziseliert, ne? Friedhelm, auf einmal. Immer warst du sauer, wenn ich davon anfing. Ja, mal muss man sich ja entscheiden, Mädel. Morgen wird Verlobung gefeiert. Oder willst du etwa nicht? Doch schon. Ach, aber Mensch, morgen muss ich die Vogelreute ja normal frisieren. Die gehen zum Ball von einer Fleischerinnung. Das ist ja genial, dann fahren wir immer morgen. Aber morgen versuchen wir erstmal den Taxpreis von dem Gemäuer rauszukriegen. Wa? Mensch, bei dem Geschäft muss da was rauszuholen sein. Sag mal, die haben ja das Geld einfach so hingeblättert? Ja. Ja, ich meine förmlich aufgedrückt. Ja, das hat sie mir in die Hand gedrückt. Ich wollte es ja nicht glauben. Shoot, popped. Ja, und dann habe ich die Quittung unterschrieben. Was? Quittung? Sag mal, bist du bescheuert, ey? Für so ein Handgeld gibt man doch nicht seinen ehrlichen Namen her. Wieso denn? Wieso Handgeld? Aber Mädel, heutzutage wird da ein Haus nie so einfach für einen Taxpreis und einen Appel und ein Ei gehandelt. Da muss da erstmal eine anständige Summe hingeblättert werden, damit man überhaupt ins Geschäft kommt. Verstehst du? Und nicht von wegen Unterschrift oder so. Ja, das ist doch ungesetzlich, Friedhelm. Nee. Das machen Vogelreuters ganz bestimmt nicht. Ja, Mensch, schied doch auf deine Vogelreiters oder wie die heißen. Mensch, wenn das Geschäftsleute sein wollen, ja, dann wissen die ganz genau, wo der Hase ins Rohr laufen muss, wenn er unbedingt ins Haus will. Prost, Herr Pansegrau. Ich kann leider nicht mittrinken. Prost. Tja, Sie hatten angerufen, dass ich mich herbemühen möchte, Frau Vogelreuther. Ja, um es kurz zu machen, es geht um das Grundstück. Es tut mir unendlich leid, aber es gibt da immer noch gewisse Schwierigkeiten. Diese Schwierigkeiten bestehen schon ein bisschen sehr lange, Herr Pansegrau. Frau Vogelreuther, ich versichere Ihnen, mein Schwager persönlich gibt sich die allergrößte Mühe. Das Beste wird sein, wir lassen die Finger von einer so unsicheren Sache. Ja, aber Sie waren doch ganz versessen darauf, das Grundstück zu erwerben. Und plötzlich... Nur plötzlich ist gut. Wir haben einfach ein viel besseres und vor allem sicheres Angebot. Und da wollen Sie so mir nichts, dir nichts zurücktreten? Ich meine, Sie hatten doch gewisse finanzielle Auslagen. Ach, Sie meinen dieses kleine Darlehen? Das zahlen Sie uns einfach zurück und wir vergessen die Sache, wie das unter Geschäftsfreunden üblich ist. Aber von zurückzahlen, davon war doch nie die Rede. Ich meine, so habe ich das nicht aufgefasst. Sie sagten damals... Herr Pansegrau, ich habe kein Geld zu verschenken. Aus Gefälligkeit habe ich Ihnen mit einem Darlehen ausgeholfen, zinslos. Und dass Sie mir beim Kauf eines Wochenendgrundstückes behilflich sein wollten, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja, aber was glauben Sie denn, woher ich auf einmal das Geld... Außerdem hatte ich auch gewisse Auslagen. Mein Schwager, wegen seines Grundstücks muss man... Mit einer Menge Leute reden, das wissen Sie doch. Wollen Sie etwa sagen, dass Sie versucht haben, mit meinem Geld jemanden zu bestechen? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein, Herr Pansegrau. Entweder Sie zahlen sehr schnell, oder es wird sich vor Gericht herausstellen, welche Folgen Ihre unglaublichen Behauptungen haben werden. Soll ich noch Gehacktes machen, Röschen? Unsinn, wir schließen gleich. Wir müssen uns für den Ball fertig machen. Sie entschuldigen uns, Herr Pansegrau. Na, dann viel Vergnügen. Wiedersehen, Meister. Wiedersehen. Du hast die Sache mit Pansegrau sausen lassen? Aber wir können ja schließlich zwei Grundstücke kaufen. Das darf man gar nicht. Seit wann stört dich sowas? Ich meine, wenigstens bis wir das Haus sicher haben. Oder für Linchen. Im Augenblick kostet uns Jacquelines Fahrschule genug. In der gleichen Zeit, da lernen andere vermutlich ein Flugzeug zu steuern. Vielleicht sieht sie der Fahrlehrer zu gern neben sich. Dafür habe ich ihm die 500 Mark nicht in den Rachen geworfen. Ich weiß nicht. Du mit deinem Darlehen. Der Pansegrau war ganz schön vergnatzt. Das hat er umsonst. Wenn er das Grundstück besorgt hätte, dann wäre mir das auch was wert gewesen. Aber mit Ina, das ist doch ein Kinderspiel. Und ein Haus steht auch drauf. Also, diesem naiven Mädchen einfach 10.000 Mark in die Hand zu drücken. Hilmar, von Geschäften verstehst du wirklich nichts. Damit ist sie doch erst einmal überfahren. Später machen wir einen Vertrag über den Taxpreis und rechnen die 9.500 dagegen. So dämlich ist nun auch wieder nicht. Na, wir werden uns schon einigen. Hauptsache sind die Quittungen. Lass bitte am Montag gleich die Kopien anfertigen. Wozu denn noch Kopien? Trümpfe muss man in der Hand behalten. Ach, mir gefällt sowas nicht, Röschen. Eben. Du stündest doch heute noch als Geselle hinter dem Block, wenn ich nicht das Geschäftliche regeln würde. Och, mit Filet und Salami kommt man auch weiter. Nur den vorigen Fahrlehrer hast du damit nicht überzeugen können. Und den jetzigen, den werde ich nachher sanft an die Quittung erinnern. Sowieso eine Kateridee von Jacqueline, den zum Ball anzuschleppen. Lass doch das Mädel. Und amüsier dich lieber auch mal richtig. Denk an unser Haus am Wald. Fleischerei Vogelreuther. Hallo? Wer ist denn da? Hallo? Falsch verbunden. Mein Gott, es ist ja bald 8. Ha? Ha? Was ist denn hier los? Hilmar! Hilmar! Jacqueline! Hilmar! Ja, doch. Wo brennst denn, Rosa? Du verschläfst noch mal deine eigene Beerdigung. Sieh dich um, dann merkst du's. Ui, ui, ui, ui. Sieht ja wüst aus. Was hast du da gesucht? Hier ist eingebrochen worden. Ruf die Polizei an. Eingebrochen? Bei uns? Oh. Nimmt man den Notruf oder die Kriminalpolizei? Wieso? Ist eingebrochen worden? Mach deinen Morgenrock zu, Jacqueline. Wieso? Ist der Einbrecher noch da? Was meinst du, Linchen? Ruft man die Kripo direkt an? Also, das schadet euch ja nicht. Hoffentlich haben sie recht viel geklaut. Deine Tochter, hör dir das an. Line, sowas sagt man nicht. Nicht mal im Scherz. Och, und was hat Mama auf dem Ball alle zu Karl-Heinz gesagt? Und nicht im Scherz? Ja, das war unüberlegt von dir, Rosa. Die Fahrerlaubnis wird Jacqueline jetzt wohl in den Rauch schreiben müssen. Scheiß auf die Fahrerlaubnis. Den Karl-Heinz kann ich mal in den Rauch schreiben. Bloß wegen Mama und wegen dieser blöden 500 Mark. Man sollte einen Mann nie daran erinnern, dass er Geld genommen hat. Und noch dazu den Schwiegersohn in Spee. Zu euch hätte der gepasst, dieser impertinente Kerl. Weil er dich alte Eisente genannt hat und dir das Geld vor die Füße geschmissen hat, wa? Er wird schon noch gekrochen kommen. Die Quittungen. Was denn für Quittungen? Du weißt schon, welche ich meine. Die sind weg. Wer sollte denn ausgerechnet diese Quittungen stehlen? Dreimal darfst du raten. Wolltest du nicht die Polizei anrufen, Papa? Ja, vielleicht gucken wir erst noch mal richtig nach, Linchen. Ach, du meinst, das ist ja nicht eingebrochen worden. Doch! Und wenn ihr beide nur einen Augenblick nachdenkt, dann werdet ihr auch wissen, wer es war. Außer diesen Belegen fehlt tatsächlich nichts? Ich glaube nicht. Also was denn bloß für blöde Belege? Die, auf denen beispielsweise dein Fahrlehrer Karl-Heinz den Empfang einer gewissen Summe bestätigt hat. Sag mal, willst du damit etwa sagen, das Karl-Heinz ist... Also jetzt bist du völlig übergeschnappt. Deswegen ist der Kerl um 23:30 getürmt. Von wegen beleidigt. Der wusste, dass die Wohnung leer ist. Das ist kein Beweis. Außerdem hat er ja das Geld zurückgegeben. Gegeben, dieser Flegel. Wenn ich die Quittung hätte. Solchen Ganoven, den muss man mal richtig einheizen. Genau wie diesen Pansegrau. Pansegrau? Der hat die 3000 Mark nicht. Und hast du gesehen, mit was für Luchsaugen der gestern Abend hier rumgeglupscht hat? Und du erzählst ihm noch, dass wir weggehen. Ich? Du warst das? Und wenn's danach geht, Inas Quittung über die 10.000 ist doch auch weg. 9.500. Und Ina hat mich gestern Abend frisiert. Aber das Mädel... Nee, das ist Pansegrau gewesen. Und wie willst du das beweisen? Den nehme ich mir heute Nachmittag vor. Ehe wir unser Häuschen besichtigen. Ja, aber... Wir nehmen doch die Ina im Wagen mit. Die fährt mit ihrem Friedheim nach Hintersteinbach. Dussel der. Fahr doch nicht wie so ein Diplomatenauto. So ein Zweitakter musst du jahren, ey. Wie weit ist denn das noch bis zu diesem Kaff? Kann nicht mehr weit sein. Hey, und was hast du denn? Freust dich nicht? Mensch, Auto und Ringer an jedem Tag besorgt. Das sollen sie erstmal einer nachmachen. Sag mal, warten. Das, was der Rechtsanwalt da vorhin gesagt hat mit dieser Hypothek, ja. Dadurch ist da das Haus noch weniger wert, wa? Naja, wären wir bloß nicht zu diesem alten Zuhause gegangen. Wir machen ein sauberes und anständiges Geschäft. Da brauchen wir rechts keinen Anwalt und links auch nicht, okay? Mensch, pass auf, Friedheim! Mann, diese Sonntagsfahrer! Vogelreuters müssen wir das aber sagen. Ach, aber lass doch mal die ihre Leberwurst wässern. Ich hab einen besseren Kunden bestellt. Die Leute kommen heute Abend. Das kannst du nicht einfach machen. Also schließlich ist das doch mein Haus. Ja, nur rich da mal nicht auf, ey. Lass doch die Hütte nicht halb verschenken wollen. Also irgendwelche dunklen Geschäfte, das mache ich nicht mit. Ach, Quatsch. Noch dazu, wo ich von Vogelreuters das Geld schon genommen habe. Tu nicht so naiv, Mädchen. Was denkst du denn, weshalb deine Flore Fleischers gleich Bargeld locker gemacht haben? Mit denen kommen wir nächste Woche schon klar, wenn wir heute vollendete und gut bezahlte Tatsachen schaffen. Aber die kommen doch schon heute Nachmittag. Was? Ich denke, mein Hamster hat Waschtag. Und das sagst du jetzt erst? Ach Sie, Frau Vogelreuter. Ich hatte mich gerade ein bisschen hingelegt. Habe ich auch die ganze Nacht nicht geschlafen. Das glaube ich, Herr Pansekraub. Ich kann Sie nicht mal reinbitten. Haben Sie sich unsere Abmachung noch mal überlegt? Wenn einer von uns beiden überlegen sollte, dann Sie, Herr Pansekraub. Ich bin ja gestern den ganzen Abend rumgesockt, um die Sache in Ordnung zu bringen. Soll ich vielleicht noch in der Sparkasse einbrechen, um Ihnen vor dem Frühstück eine freudige Überraschung zu bereiten? Die ist Ihnen gelungen. Wie meinen Sie denn das? Oh, das wissen Sie doch ganz genau. Aber ich werde mein Geld jetzt erst recht zurückbekommen, Sie. Ich höre immer Geld. Da wären Sie mal nicht zu aufdringlich, liebe Frau. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich keins habe und dass überhaupt nie von einem Rückzahlungstermin oder sowas die Rede war. Na, das wird sich ja vor Gericht herausstellen. Na, immer zu. Auf das Gesicht von dem Richter bin ich jetzt schon gespannt, wenn Sie dem Ihre zinslose Darlehenspolitik erläutern. Mahlzeit, Frau Vogelreuter. Hey Meister, geht das hier rauf zum alten Ulich? Ja, aber der ist gestorben. Ich weiß, ich bin nämlich seine Nichte. Dann sind Sie wohl die Erbin. Müsselwitz mein Name. Ist schön, dass ich Sie treffe. Da können wir gleich mal über die Rechnung reden. Haben Sie noch eine Rechnung zu bezahlen? Nehmen wir gleich Bar in Empfang hier. Er hat mir mal eine Flasche Bier spendiert, macht 48 Fänge. Und ich habe ihm das Dach gedeckt. Macht mit Material reichlich 2000. Was? Und die sind noch nie bezahlt? Man will ja nicht immer nur drängeln. Und vor seiner Reise schon gar nicht. Und nachher war es dann zu spät. Na Moment, Moment. Der Rechtsanwalt hat uns mitgeteilt, dass im Januar eine Hypothek für die Dachreparatur aufgenommen wurde. Und im Februar sind die beiden zum Winterbaden ans Schwarze Meer gefahren. Meinen Sie, das hat er von seiner Rente bezahlt? Welche beiden? Ich denke, der war allein. Das fragen Sie besser meine Mutter. Wie alleine der war. Na, was ist nun mit dem Geld? Da wenden Sie sich mal besser vertrauensvoll an den neuen Besitzer. Der kauft ja das Dach mit. Ist das da oben mit den vielen Flickstellen? Ey, Sie, das hält 100 Jahre auf dem Haus. Ey, nun liegt da endlich das alle Jodelbrett weg. Das klingt schön, wa? Ach, für die Zitter nehme ich einfach mit. Ja, guck lieber, ob deine Dachdeckers Witwe vergessen hat, irgendwas Brauchbares hochzuziehen. Du scheint ja ein munterer Hirsch gewesen zu sein, dein Onkel Arthur, du. Meine Käufer, lass mich das jetzt mal machen. Ach, Sie entschuldigen. Ja, nicht da. Der Haustür stand offen und da dachte ich, ja, guckst gleich mal nein. Ja, aber immer. Ja. Wir haben Sie zwar erst heute Abend erwartet, Ihr Mann, der hat sowas am Telefon gesagt. Ach, das ist doch mein Sohn sozusagen. Wie, Ihr Sohn? Ja. Naja, jedenfalls wollte er mitkommen, nicht? Also Sie meinen, wegen des Geldes sozusagen? Naja, Geld gehört ja wohl dazu, wenn man so ein gut erhaltenes Haus kaufen möchte. Wieso kaufen? Ja, wie? Es gehört mir ja sozusagen sowieso, darum komme ich ja zu Ihnen. Ich bin nämlich die Frau Müsselwitz, ne? Ja. Onkel Arthurs Freundin, ja? Ja. Der arme Arthur ist sozusagen nicht mehr dazu gekommen, das Testament zu ändern. Also... Das Haus steht mir als Alleinerbin zu. Genau. Das hat der Rechtsanwalt auch gesagt. So, und das lässt sich anfechten. Das meint mein Sohn auch. Der Dachdecker? Ja, das ist mein Sohn Edwin. Und der hat es zum ersten Mal, hat er sowas gemacht. Nur, und der Arthur, der war sehr zufrieden mit ihm, als wir von der schönen Reise zurückkamen. Das will ich Ihnen sagen. Und er hat dann auch sozusagen mir das Haus vermacht. Und das wollen wir da erstmal sehen. Vorzeichen, ne? Und wenn es noch Recht und Sitte gibt auf dieser Welt, dann gehört mir dieses Haus. 3 Jahre lang habe ich alles für den Otto getan. Im Dorf, da haben sie schon gesprochen. Nun, was findet die denn an dem alten Mann? Und ich habe ihn gepflegt, bis zuletzt sozusagen. Und das jetzt hier, das soll der Dank sein, ne? Mein Sohn hat ausgerechnet tausende Hedge inzwischen bei ihm auf der Kap verdienen können und niemand hätte seine Launen an mir auslassen können, ne? Also, Sie werden davon gehört, das sage ich Ihnen, das ist aber schlecht. Ja, das ist doch vielleicht ein uriges Muttchen, ey. Zimmer, meinst du wirklich, dass die, das Testament anfechten kann? Ja, ein Mensch mit die Nummer, da kann sie bei Herricht und Preil auftreten, doch aber nicht vor Gericht. Also irgendwie tut die mir leid. Ja, du mir auch langsam. Mensch, guck da mal aus Fenster. Da steht deine Blockmamsel. Hör mal, du, für die Schote mit der Testamentsanfechtung ist die gerade richtig. Immer rein, wenn's kein Fleischer ist. Tag allerseits. Immer mach die Tür zu. Guten Tag, Inachen. Ach, das ist also der Friedheim, junger Mann. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits. Guten Tag. Wer war denn die aufgeregte alte Dame? Sie sagte etwas von Erbschleicherei, als sie vorbeiging. Ja, genau, das ist das Problem, Frau Vogelreier. Die nette alte Dame erhebt Anspruch auf das Haus. Sie ist gewissermaßen die Witwe von dem Verstorbenen. Gott, Inachen. An sowas hat ja kein Mensch gedacht, als wir das Darlehen gaben. Ja, vergessen Sie das. Mit dem Haus passiert jedenfalls nichts, solange da, also wie soll ich sagen, strittige Rechtsfragen im Wege stehen. Also, ich muss schon sagen. Dann zahlen Sie uns auf der Stelle das Geld zurück, Ina. Aber das kann ich doch ja also nicht. Also das Geschäftliche, das reelle ich für meine Verlobte. Ich war da gleich in diesen dämlichen Trabant. Ach, den haben Sie davon angeschafft. Na gut, wir werden ihn in Zahlung nehmen. Was, mein Waren? Ihnen hat wohl einer was ins Hackfleisch getan, wa? Dunkle Immobiliengeschäfte ankochen, was? Und dann mein Auto abkassieren. Aber nicht mit mir, Sie, nicht mit mir. Siehst du, Rosa, du hättest das Grundstück von Pansegrau nicht so schnell aufgeben sollen. Ach so, deshalb also die 3000 auf der, auf... Sprechen Sie ruhig weiter. Die 3000 Mark auf dem Schuldschein, den Sie bei dem Einbruch heute Nacht gestohlen haben, Sie waren das! Also mit solchen Verdächtigungen, ja, da sollten Sie sehr vorsichtig sein, Sie. Frau Vogelreuter. Von Ihnen hätte ich das niemals erwartet, Ina. Für diesen Betrüger, da haben Sie vermutlich den Spion und Lockvogel gespielt. Also Sie können mir überhaupt nicht das geringste nachweisen, Sie, Frau Vogelpfeifer. Nicht, überhaupt nicht. Also, ich verstehe überhaupt nicht mehr. Und ich will auch ja nicht mehr verstehen. Ich habe ja gleich gesagt, lass die Leute in Wind schießen. Mensch, alle könnt ihr in Wind schießen. Und du zuerst hier. Hier hast du deinen dämlichen Ring zurück. Jüngster. Und Sie... sind ja wohl mit dem Trabant zufriedengestellt, Frau Vogelreuter? Ja, schön. Aber das wollen wir doch besser schriftlich festhalten. Sofort. In doppelter Ausfertigung, bitte. Hilma, schreib mal. Dann geben Sie mal die Papiere her. Also dazu hätte ich ja auch noch was zu sagen. Jetzt ist aber Schluss. Erst einbrechen und mir nach dann dämlich kommen, Herr. Ich habe noch eigenhändig Ochsen geschlachtet, Sie. Also, Trabant, Kennzeichen, Nummer. Nach alledem, da kann man sich ja gar nicht genug absichern. Den Vertrag werden wir beim Anwalt deponieren. Ach, machen Sie doch, was Sie wollen. Na, jedenfalls wird sich unsere Jacqueline über den Wagen freuen. Ja, wenn sie noch vor der Rente ihre Fahrerlaubnis schafft. Das lassen Sie mal meine Sorge sein. So, hier unterschreibst du, Rosa, und dort Sie, Ina. Sind wir ja beide quitt, nicht, Frau Vogelreuter? Ja. Und Ihren Schuldschein, den lassen Sie sich von diesem einbrechenden Werbeleiter geben. Falls er ihn nicht schon vernichtet hat. Ach, die Autoschlüssel. Hier. Guten Tag. Tag. Ah, Sie sind wohl hier die neuen Besitzer? Ich bin die neue Besitzerin, Ina Uhlig. Ich werde hier wohnen. Ah, junge Leute sind uns immer willkommen. Ich bin der Abschnittsbevollmächtigte Volkspolizeimeister Pohl. Der blaue Trabant. Gehört der Ihnen, Fräulein Uhlig? Der gehört mir. Ist etwas nicht in Ordnung, Herr Wachtmeister? Genosse Wachtmeister? Sie haben wohl versäumt, die Handbremse anzuziehen. Oh, ich komme sofort. Sie brauchen sich nicht zu beeilen. Der Traktor wird erst in einer halben Stunde da sein. Der Traktor? Der das Fahrzeug aus dem Wildbach ziehen wird. Oder was davon noch übrig ist. Hilfe! Du musst ja immer die Katze im Sack kaufen, Rosa. Mein Gott. Wenn es wenigstens mit dem Haus geklappt hätte. Denn drinnen wohnst ja nur du, drum singe ich immer zu. Kleines Haus, dort am Wald. Kleines Haus am Wald. Wir brachten ein heiteres Kriminalhörspiel von Jan Eick. Dramaturgie Bärbel Winkler. Es sprachen Rosa, Hanna Rieger, Hilmar, ihr Mann, Viktor Deiß. Ina, Svetlana Schönfeld. Friedheim, Edgar Harter. Pansegrau, Rudolf Christoph und andere. Ton, Hans Blache. Schnitt, Gabriela Neumann. Regie, Achim Scholz. Das war eine Produktion des Rundfunks der DDR aus dem Jahr 1978. Auch in den kommenden Wochen, liebe Krimi-Freunde, halten wir selbstverständlich an dieser Stelle kleine Gemeinheiten und große Übeltaten zum genüsslichen Zuhören für Sie bereit. Neben prominenten Klassikern wie Simenons Maigret, Raymond Chandler und später auch Charles Dickens gibt es auch Brandneues zu berichten, zum Beispiel von den Brüdern Berger aus Gelsenkirchen, bei denen wir gleich nächste Woche vorbeischauen. Thorsten, 15, und Dennis, bald 18, haben schon viel Mist gebaut. Vielleicht erinnern Sie sich, wie Sie vor 3 Jahren in Ihrem jugendlichen Übermut in Hassel einen Rentner 12 Stunden lang in Geiselhaft genommen hatten. Mittlerweile sind Sie vernünftiger geworden, wie Sie meinen. Ich sag dir mal eins, ich habe endlich eine Lehrstelle. Ach. Ja, die Scheiße können jetzt die anderen bauen. Damit Dennis in 3 Tagen eine geile Geburtstagsparty feiern kann, machen sich die Brüder auf nach Dortmund, um dort alte Schulden einzutreiben. Auf Gleis 7 erhält jetzt Einfahrt, die S2 in Richtung verbotene Stadt. Willkommen in Dortmund Hauptbahnhof. Sie haben Anschluss an den ICE 547 nach Hannover. Ihr Gläubiger ist allerdings genauso klamm wie die beiden und muss das Geld erst einmal besorgen, indem er in der Spielhalle einen Automaten hackt. Na, wenn das so einfach ist, könnten die Jungs es doch auch mal versuchen. Aber wir gehen dafür besser in einen anderen Laden. Aber das Schicksal ist wieder einmal gegen sie. Hä? Was machst du? Hallo, sorry Leute. Wir haben Stromausfall. Aber hey, keine Panik. Die Spielstände bleiben gespeichert. Ich schreibe mir jetzt mal eure Namen auf und die Automaten und dann könnt ihr morgen weiterspielen oder euch die Kohle auszahlen lassen. Ist ja wohl nicht wahr jetzt. Bis zum nächsten Tag können die Brüder aber nicht bleiben, weil Dennis morgens zur Arbeit muss. Dortmund halt, was hast du erwartet? Aus Frust über das frühe Ende der Glückssträhne mischen sich Thorsten und Dennis in die traurigen Überreste einer von der Polizei abrupt beendeten Party, wo sie ihr Zockerkumpel auf die dumme Idee bringt, wie sie in der Spielhalle doch noch zum Zug kommen. Einzige Art, wie du so einen Teil leer räumst, mit Überspannung. No way out about it. Elektroschocker dran und am Bein in die Hand. Echt? Dann macht der Automat auf? Und wenn du richtig Action willst, dann halt mal die Hand ans Gerät, wenn du abdrückst. Beim Elektroschocker hört der Spaß dann endgültig auf und die Berger Jungen geraten in der verbotenen Stadt vom Regen in die Traufe. Ich finde, Dortmund macht einen erst fertig. Nur kaputt und Abzocker hier. Weiß echt nicht, wie man hier auf Dauer cool bleiben soll. Wir sind doch cool. Überleg mal, wie wir hier früher abgegangen wären. Da kann echt keiner was sagen. Ja, hast recht. Oh Mann, ey, ich will ins Bett. 3 Tage Nordstadt von Philipp Stegers und Benjamin Quabeck am 7. Juli um 0.05 Uhr. Ist es der Wahnsinnige? Haben Sie ihn geschnappt? Keine Auskunft. Aber was wird denn mit dem Mann da gemacht? Wir unterhalten uns mit ihm, Rogan. Mehr nicht? Mehr nicht. Das glauben Sie doch selber nicht. Was ich glaube, Magie, das musst du schon mir überlassen. Lass mich jetzt durch. Stimmt das? Sie lassen Bier bringen? Bier? Gegen Hitze ist kaltes Bier das Beste, oder? Aha, also ein langes Verhör. Ich habe nichts von einem Verhör gesagt. Ja, es ist heiß. Sehr heiß in Paris. Auch die Gemüter sind erhitzt. Denn die Polizei hat immer noch nicht den Serienmörder dingfest gemacht, der seit einem halben Jahr schon die Stadt in Angst versetzt. 5 Frauen hat er bereits erstochen. Wenn jemand ihn überführen kann, dann ist es der beharrliche Kommissar Jules Maigret mit seinen Inspektoren Lucas und Janvier. Um die Journalie zu beschäftigen, hat Maigret einen Verdächtigen einbestellt, den er aber nicht wirklich für den Täter hält. Und der? Wie lange behalten wir den da hier? Den ganzen Tag. Na, wenn das rauskommt. Die Presse liebt sie, Chef. Aber sie hat es nicht gerne, wenn man ein Spielchen mit ihr treibt. Die Frauen trauen sich nicht mehr auf die Straße. Nein. Hallo, hier Luca. Ja, er ist hier. Soll ich... Ja, sag ich ihm, natürlich. Raten Sie mal, Chef. Cornelio? Getroffen. Er hat lange gebraucht. Will er mich sehen? Sofort. Unter dem Druck der Öffentlichkeit setzt auch Untersuchungsrichter Cornelio dem Kommissar zu. Sie sagen mir nichts Neues, Herr Richter. Ich verstehe. Aber meinen Sie, die Öffentlichkeit ist auch so verständig für Ihre Spielchen angesichts dieser Mordserie? Ist Maigret denn auch wirklich allen Spuren nachgegangen? Ja, die Gemeinsamkeiten. Der Typ der Opfer. Nun, wir machen uns schon Gedanken darüber, das können Sie mir glauben. Wir untersuchen alles, gründlichst. Die Zeit zum Beispiel. Ja. Der erste Überfall hatte um 8 Uhr abends stattgefunden, im Februar. Es war also dunkel. Das Verbrechen im März wurde eine Viertelstunde später verübt und so weiter. Im Juli sind wir bei 10 Uhr angelangt. Der Mörder wartet, bis es dunkel wird. Und die Daten? Ich habe sie auf dem Kalender notiert. Wir haben alles durchgespielt. Den Mond stand. Ach ja, der Mond. Die Menschen messen ihm eine ungeheure Bedeutung bei. Glauben Sie daran? Als Arzt? Nein. Und als Mensch? Ja, also ich weiß nicht. Noch einen Calvados? Gerne. Im Gespräch mit dem befreundeten Polizeipsychologen Dr. Pardon tastet sich der Kommissar allmählich an das heran, was man heute Täterprofil nennt. Wissen Sie, Dr. Pardon, welche Frage mich am meisten quält? Wenn ich die beantworten könnte, wüsste ich, wer die Morde begangen hat. Na, da schießen Sie mal los. Dieser Mann ist kein Kind mehr. Er hat schon eine Weile gelebt, 20, 30 Jahre oder mehr, ohne ein Verbrechen zu begehen. Und nun tötet er in 6 Monaten 5-mal hintereinander. Wie hat es angefangen? Warum hat er am 2. Februar plötzlich aufgehört, ein friedlicher Bürger zu sein, um ein gefährlicher Irrer zu werden? Mein Gott, Maigret, so lange haben Sie in den letzten 10 Jahren noch nie am Stück geredet. Macht er das daheim auch? Was? So viel reden. In letzter Zeit häufig, ja. Es geht Ihnen also an den Nieren. Ja. Welche Seltenheit. Auch Madame Louise Maigret meldet sich zu Wort und wird später einen wesentlichen Teil zur Aufklärung beisteuern. Viel Zeit für seine Spielchen hat Maigret nicht mehr, denn der Täter kann seinem Tötungstrieb jederzeit wieder nachgeben. Also greift Maigret zu einem Trick, um den Unhold aus seinem Versteck zu locken. Soll ich rangehen? Ich mach schon. Ja? Was ist los? Es ist wieder ein Mord begangen worden. Eine Frau mit Messerstichen. Ihr Kleid ist zerfetzt. Ich komme. Wenn du nochmal weggehst, Maigret, zieh bitte ein frisches Hemd an. Maigret stellt eine Falle. Ein Hörspiel in 2 Teilen nach dem Roman von Georges Simenon am 14. und 21. Juli, jeweils um 0.05 Uhr. Den obdachlosen Johann Marland, genannt Johnny, kennen wir schon von seiner ersten Geschichte aus der großdeutschen Metropole, als er den geheimen Auftrag hatte, in einer Berliner Plattenbausiedlung die Nachbarschaft auszuspionieren und sie des widerrechtlichen Bezugs von Hartz IV zu überführen. Seine neue Mission führt Johnny in ein Nobelhotel, in dem er darüber wachen soll, dass die illustren Gäste das Mobiliar nicht mitgehen lassen, damit der Harmoniefluss des Hauses nicht gestört werde. Scheint ein ruhiger Job zu werden. Johnnys Beobachtungsstützpunkt ist beeindruckend. Man hatte mich in einem alten Bunker einquartiert, der zu den geheimen Räumlichkeiten des Grand Hotels Hyatt gehörte. Auf deine Karriere, alter Junge. Diesmal wieder nicht aufzuhalten. Die unterirdische Anlage war ursprünglich von den Nazis errichtet.